Erster Gott sprach mit Mose. Das war auf dem Berg Sinai. Zweiter spricht zu den Israeliten. Wenn ihr in das Land kommt, ich gebe euch dieses Land. Das Land soll für Gott ruhen. Dritter, 6 Jahre lang darfst du dein Feld säen. Du darfst auch deinen Weinberg schneiden. Du darfst die Ernte sammeln. Vierter, das 7. Jahr ist ein Ruhejahr für das Land. Es ist ein Ruhejahr für Gott. Du sollst dein Feld nicht säen. Du sollst deinen Weinberg nicht schneiden. Fünfter, du sollst nicht ernten, was von selbst wächst. Du sollst keine Trauben pflücken. Es ist ein Ruhejahr für das Land. Sechster, was das Land von selbst trägt, ist für euch. Es ist Essen für dich und deine Diener. Auch für deine Arbeiter und Gäste. Siebter, auch deine Tiere und die wilden Tiere. Alles, was wächst, ist für sie als Essen. Achter, du sollst 7 Ruhejahre zählen. Das sind 7 mal 7 Jahre. Das sind 49 Jahre. Neunter, im 7. Monat, am 10. Tag. Dann sollst du die Posaune blasen. Am Tag der Vergebung. Überall in deinem Land. Zehnter, macht das 50. Jahr heilig. Ruft Freiheit aus für alle Menschen im Land. Das ist das Heiljahr. Jeder soll sein Land und seine Familie zurückbekommen. Elfter, das 50. Jahr ist ein Heiljahr. Ihr sollt nicht säen. Ihr sollt nichts ernten. Ihr sollt keine Trauben pflücken. Zwölfter, es ist ein Heiljahr und heilig für euch. Ihr sollt essen, was auf dem Feld wächst. Dreizehnter, in diesem Heiljahr soll jeder sein Land zurückbekommen. Vierzehnter, wenn du etwas verkaufst oder kaufst. Betrügt einander nicht. Fünfzehnter, der Preis hängt von den Jahren ab. Wie viele Jahre bis zum nächsten Heiljahr sind. So sollst du kaufen und verkaufen. 16. Sind es viele Jahre, ist der Preis hoch. Sind es wenige Jahre, ist der Preis niedrig. Du kaufst die Ernten. 17. Betrügt einander nicht. Habt Ehrfurcht vor eurem Gott. Ich bin Gott, euer Gott. 18. Haltet meine Regeln und Gebote. Dann könnt ihr sicher im Land leben. 19. Das Land wird euch Früchte geben. Ihr werdet genug essen. Ihr werdet sicher leben. 20. Vielleicht fragt ihr, was essen wir im 7. Jahr? Wir dürfen nicht säen und nicht ernten. 21. Wisst, ich gebe euch im 6. Jahr meinen Segen. Das Land gibt genug für 3 Jahre. 22. Wenn ihr im 8. Jahr säet. Ihr werdet noch altes Getreide essen. Bis zum 9. Jahr. Bis die neue Ernte da ist. 23. Land darf nicht für immer verkauft werden. Das Land gehört mir. Ihr seid nur Gäste bei mir. 24. Ihr sollt das Land immer zurückkaufen können. Überall in eurem Land. 25. Wenn dein Bruder arm wird. Er verkauft etwas von seinem Land. Seine Familie soll es für ihn zurückkaufen. 26. Wenn niemand ihm hilft. Aber er hat selbst genug Geld. Dann kann er es selbst zurückkaufen. 27. Er soll die Jahre seit dem Verkauf rechnen. Er gibt dem Käufer das Geld zurück. Dann bekommt er sein Land wieder. 28. Wenn er nicht genug Geld hat. Dann bleibt das Land beim Käufer. Bis zum Heiljahr. Im Heiljahr bekommt er es kostenlos zurück. 29. Wenn jemand ein Haus in einer Stadt mit Mauer verkauft. Er kann es bis zum Ende des Jahres zurückkaufen. Dafür gibt es eine Frist. 30. wird es nicht innerhalb eines Jahres zurückgekauft. Dann gehört das Haus dem Käufer für immer. Es geht im Heiljahr nicht zurück. 31. Häuser in Dörfern ohne Mauer. Sie sind wie Land. Man kann sie zurückkaufen. Sie gehen im Heiljahr zurück. 32. Die Leviten haben Häuser in ihren Städten. Sie können ihre Häuser immer zurückkaufen. 33. Wenn ein Levit sein Haus nicht zurückkauft. Dann geht das Haus im Heiljahr zurück. Es ist ihr ererbtes Land. 34. Das Weideland bei ihren Städten. Das darf nicht verkauft werden. Es gehört ihnen für immer. 35. Wenn dein Bruder arm wird. Er kann sich nicht selbst helfen. Du sollst ihm helfen. Er soll bei dir leben können. 36. Nimm keine Zinsen von ihm. Hab Ehrfurcht vor deinem Gott. Dein Bruder soll bei dir leben können. 37. Gib ihm kein Geld mit Zinsen. Gib ihm kein Essen mit Zinsen. 38. Ich bin Gott, euer Gott. Ich habe euch aus Ägypten geführt. Ich gebe euch das Land Kanaan. Ich bin euer Gott. 39. Wenn dein Bruder arm wird. Er verkauft sich an dich. Du sollst ihn nicht wie einen Sklaven arbeiten lassen. 40. Er soll wie ein Arbeiter bei dir sein. Er soll bis zum Heiljahr bei dir dienen. 41. Dann soll er mit seinen Kindern frei sein. Er soll zu seiner Familie zurückkehren. Er soll sein Land wiederbekommen. 42. Sie sind meine Diener. Ich habe sie aus Ägypten geführt. Man darf sie nicht wie Sklaven verkaufen. 43. Behandle ihn nicht schlecht. Hab Ehrfurcht vor deinem Gott. 44. Wenn du Diener oder Dienerinnen haben willst, kaufe sie von den Völkern um euch herum. 45. Du kannst auch Kinder von Gästen kaufen. Oder von ihren Familien, die in eurem Land geboren sind. Sie sollen dein Besitz sein. 46. Ihr könnt sie euren Kindern weitergeben. Sie sollen immer eure Diener sein. Aber eure Brüder, die Israeliten, ihr sollt sie nicht schlecht behandeln. 47. Wenn ein Gast bei dir reich wird und dein Bruder wird arm. Dein Bruder verkauft sich an diesen Gast. 48. Nach dem Verkauf kann er freigekauft werden. Einer seiner Brüder kann ihn freikaufen. 49. Sein Onkel kann ihn freikaufen. Oder der Sohn seines Onkels. Oder ein anderer Verwandter aus seiner Familie. Wenn er selbst wieder Geld hat, kann er sich freikaufen. 50. Er soll die Jahre bis zum Heiljahr rechnen. Der Preis hängt von den Jahren ab. Er ist wie ein Arbeiter für eine bestimmte Zeit. 51. Sind noch viele Jahre bis zum Heiljahr. Dann muss er viel Geld zurückgeben. 52. Sind nur noch wenige Jahre bis zum Heiljahr. Dann muss er weniger Geld zurückgeben. Es hängt von den Jahren seiner Arbeit ab. 53. Er soll wie ein Arbeiter bei ihm sein. Du sollst nicht zulassen, dass er schlecht behandelt wird. 54. Wird er nicht freigekauft. Dann soll er mit seinen Kindern im Heiljahr frei sein. 55. Die Israeliten sind meine Diener. Ich habe sie aus Ägypten geführt. Ich bin Gott, euer Gott.